Zweitens. Auf Rentierjagd im Tunneltal. Ahrensburg bei Hamburg. Verschwunden vor 9600 Jahren. Vor 12.700 Jahren lebten über einen Zeitraum von 3.000 Jahren wenige Kilometer hinter der nordöstlichen Stadtgrenze von Hamburg Menschen, die Rentiere jagten. Man stellte sich da gerne hellhäutige, behaarte Männer vor, in Rentierhäute gehüllt, die sich mit Speeren bewaffnet an das Wild heranpirschen. Ziemlich alles an diesem Bild ist falsch. Wir haben keine Ahnung, ob damals nur Männer jagten oder auch Frauen. Wir wissen nicht, welche Form von Bekleidung sie trugen, aber angesichts des Klimas trugen sie sehr wahrscheinlich welche. Um 12.700 vor heute befanden wir uns am Ende der letzten Eiszeit, mit Temperaturen, die denen im heutigen nördlichen Skandinavien ähnelten. Ganz sicher waren die Menschen damals dunkelhäutig. Forschende haben Skelette aus der Steinzeit untersucht und konnten in der DNA keine Gene finden, die heute für helle Haut verantwortlich sind. Diese entstanden erst vor etwa 5000 Jahren. Nur über die Augenfarbe lässt sich streiten. Das Blau entwickelte sich vor 10.000 bis 6.000 Jahren. Es könnte also sein, dass die letzten Rentierjäger und Jägerinnen im 10.000. Jahrhundert vor heute bereits blaue Augen hatten. Es ist evolutionsmäßig logisch, dass die Menschen dunkle Haut gehabt haben müssen. Denn der erste Mensch, der aufrecht ging, lebte vor rund 2 Millionen Jahren auf dem afrikanischen Kontinent, am Rande des Regenwalds. Aus diesem Homo erectus entstanden zwei Arten, von denen wir Gene in uns tragen. Der Neandertaler und der Homo sapiens. Die beiden entwickelten sich parallel nebeneinander her. Vor rund 50.000 Jahren verließ der Homo sapiens Afrika und traf in Europa auf den Neandertaler, der dort schon länger unterwegs war. Manchmal, sehr selten, zeugten sie gemeinsam Kinder. 2% der DNA der heutigen europäischen Menschen stammen von den Neandertalern. Der oder die letzte dieser Art starb vor rund 27.000 Jahren. Es blieb der Homo sapiens sapiens. Wir. Unsere Vorfahren waren dunkelhäutig und anfangs braunäugig. Die blaue Augenfarbe entstand 10.000 bis 6.000 Jahre vor heute. Die letzten Rentierjäger könnten bereits blaue Augen gehabt haben. Sie wanderten durch die Landschaft und ernährten sich von dem, was am Wegesrand wuchs oder ihnen über den Weg lief. Und das waren unter anderem Rentiere. Das Gebiet nordöstlich von Hamburg, wo heute Ahrensburg liegt, war damals eine von Seen durchsetzte, geröllige Landschaft, aus der niedrige Hügel herausragten. Die massiven Gletscher der Eiszeit, sie reichten bis ins nahe Hamburg-Rahlstedt, hatten sie geformt. Als sie abschmolzen, war das Wasser unter dem Eis abgeflossen, zwischen Gletscherboden und Erdoberfläche und hatte das gelöste Geröll mit sich genommen. Wasser und Geröll hüllten zusammen sowohl den Gletscher als auch den Boden aus. Es entstanden gleichzeitig ein Tunnel im Eis und eine Rinne in der Landschaft darunter, die sich mit der Zeit zu einem Tal erweiterte. Das war nicht nur in Ahrensburg so. Es ist eine typische nacheiszeitliche Landschaftsentwicklung. Man nennt diese Form der Täler deshalb Tunneltäler, auch wenn man Jahrtausende später kein Tunnel mehr sieht. In den Tälern hielten sich stellenweise noch Eisblöcke, die irgendwann ebenfalls schmolzen und kleine Seen entstehen ließen, die man als Toteisseen bezeichnet. Das Ahrensburger Tunneltal ist 7 Kilometer lang und zwischen 200 und 400 Meter breit. Man kann es gut erkennen, wenn man heute von Ahrensburg nach Hamburg-Rahlstedt fährt. Die parallel zur Straße verlaufende Bahntrasse liegt einige Meter tiefer als die Asphaltstrecke. Nur die Masten der Oberleitungen ragen heraus. Sie wurde Mitte des 19. Jahrhunderts auf der Talsohle des Ahrensburger Tunneltals gebaut. In diesem Tal gingen über 3 Jahrtausende lang immer wieder Menschen auf Rentierjagd. Und ihre Technik veränderte sich im Laufe der Zeit, wie wir noch sehen werden. Man hat unzählige zu Speer- und Pfeilspitzen behauene Steine gefunden. Und außerdem etwas, das weltweit einmalig ist. Pfeilschäfte. Bis dahin hatte man keine Vorstellung, wie ein Pfeil als Ganzes aussah. Diese Pfeilschäfte waren aus Kiefernholz und bestanden aus zwei Teilen. Einem 75 bis 80 cm langen Hauptschaft, an dem vermutlich Federn zur Steuerung angebracht waren, und einem 15 bis 20 cm langen Vorschaft, in dem die Pfeilspitze aus Flintstein steckte. Sie hatten eine 3 bis 4 Zentimeter lange, komplexe Steckverbindung in Form von Schwalbenschwänzen. Die Verbindungsstelle umwickelte man mit einer Tiersehne. Diesen sensationellen Pfeilschäftefund hat in den 1930er Jahren Alfred Rust geborgen, ein gelernter Elektrotechniker und Hobbyarchäologe. Menschen hatten in der Gegend bei Ahrensburg immer wieder Steine gefunden, die aussahen, als seien sie bearbeitet worden. Die faszinierten Rust. Er meinte, diese Speer- und Pfeilspitzen müssten aus einer Zeit etwa 18.000 bis 12.000 Jahre vor heute stammen. Flintsteine geben allerdings keine Auskunft darüber, wann sie jemand hergestellt hat. Dazu braucht man organisches Material, Knochen, Geweihe oder Holz, denn nur sie taugen zur Altersbestimmung. Am Rande einer Hügelkuppe bei Meyendorf begann Rust zu graben. Die Ausbeute war enttäuschend. Rund 4.000 bearbeitete Flintsteine holte er aus dem Boden, aber sonst nichts. Knochen, Geweihe und Holz bleiben am besten im Wasser und in Feuchtgebieten erhalten. Beides hat es hier vor Jahrtausenden zuhauf gegeben. Rust wusste das, weil er das Tunneltal und seine eiszeitliche Entwicklung mit den Toteisseen kannte. Seiner Meindorfer Kuppe war eine moorige Senke vorgelagert und so begann er dort ab 1933 zu graben. Auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern, was etwa 4 Tennisplätzen entspricht, entdeckte er in 4 bis 6 Metern Tiefe über 2000 Geweih- und Knochenreste. Nicht nur von Rentieren, sondern auch von Wildpferden, Schneehasen, Füchsen, Dachsen, Vielfraßen und verschiedenen Vögeln. Die Geweihe waren zum Teil bearbeitet. Dazu fand er auch passende Werkzeuge aus Flintstein. Ein Jahr später unternahm Rust eine zweite Grabung am Rande eines verlandeten Toteissees. Es ist ein sumpfiges, feuchtes Gebiet, das die Einheimischen Stellmoor nennen. Rust entdeckte dort über 30.000 Artefakte, die sich in 2 unterschiedlichen Schichten im Boden häuften. In der höher liegenden Schicht fand er das, was weltweit einmalig war und noch immer ist: die rund 100 hölzernen Pfeilschäfte. Allerdings gibt es sie nicht mehr. Rust hatte sie in das Museum Vaterländischer Altertümer in Kiel geschickt, den Vorgänger des heutigen Archäologischen Landesmuseums. 1944 wurde das Museum von Bomben getroffen. Alle Pfeilschäfte verbrannten. Eine Tragödie. Jahrzehntelang versuchte man, aus Rusts Aufzeichnungen zu rekonstruieren, wie sie aussahen, wie die Teile zusammenpassten und hielten. Dann tauchte in Rusts Nachlass eine Schachtel auf. Mit einem einzigen Pfeil. Er ist mit Konservierungsmitteln verunreinigt, aber man geht davon aus, dass er aus derselben Grabung und damit Zeit stammt wie die verbrannten Artefakte. Aus dieser Grundlage hat man die Pfeile nachgebaut und sie mit Federn zur Steuerung ausgestattet. In Experimenten ließ sich damit über 30 Meter relativ treffsicher schießen. Weil Rust Werkzeuge, Pfeilspitzen und Geweihe in 2 unterschiedlichen Bodenschichten gefunden hatte, schloss er daraus, dass im Tunneltal nicht nur eine, sondern 2 Kulturen gelebt haben. Er hatte recht. Die ältesten Funde sind 12.700 Jahre alt. Dies ließ sich nun anhand des organischen Materials feststellen. Man bezeichnet die Menschen, von denen sie stammen, als Hamburger Kultur. Rust war nicht der Einzige, der im Ahrensburger Tunneltal gegraben hat. In den 1960er und 1970er Jahren war dort Gernot Rumnau unterwegs und in der jüngsten Vergangenheit Ingo Clausen. Funde aus all diesen Grabungen befinden sich im Museum Schloss Gottdorf in Schleswig. Ein Teil von ihnen ist ausgestellt. In den Vitrinen reihen sich zum Beispiel bearbeitete Flintsteine aneinander. Pfeilspitzen, feine Bohrer und kleinere Klingen – aber auch massive, keilförmige Steine, die Macheten der Steinzeit sozusagen. Einige der Werkzeuge hielt man in der Hand oder in der Faust, andere steckte man in ein Loch in einem Geweihstück oder befestigte sie mit einer Tiersehne daran, sodass sie einem Schnitzmesser oder Beitel glichen. All das haben die dunkelhäutigen Menschen hinterlassen, die im Tunneltal am Rande der kleinen Seen saßen und sich den Bauch mit Rentierfleisch vollstopften. Sie lebten hier aber nicht ständig, sondern nur im Herbst, wenn die Rentiere auf ihren Wanderungen vorbeikamen. Dass alle Tiere im Herbst erlegt wurden, kann man anhand bestimmter Knochenfugen, des Zahndurchbruchs und der Geweihe feststellen. Es macht Sinn. Im Herbst sind die Tiere wohl genährt nach dem Sommer, Die Brunft steht kurz bevor. Ihre Geweihe sind mächtig und widerstandsfähig. Außerdem ist die Luft bereits kühl und trocken, so lässt sich das Fleisch trocknen und haltbar machen. Die Menschen der Hamburger Kultur jagten sehr wahrscheinlich allein oder in kleineren Gruppen. Sie pirschten sich an die Rentiere heran oder lauerten ihnen auf und trafen sie seitlich oder von schräg hinten. Im Frühjahr und Sommer jagten sie Wildpferde und Vögel, die sie als Nahrungsmittelreserve mit in das Tunneltal brachten, wie die Funde von Pferde- und Vogelknochen beweisen. Wie so ein Camp der Hamburger Kultur aussah, weiß man nicht. Aber wir wissen, dass die Menschen sehr effizient arbeiteten und sparsam mit ihren Ressourcen umgingen. An vielen Knochen fanden Forschende Schnittspuren, die vom Filetieren stammen, auch an eher fleischarmen Körperstellen. Unterkiefer wurden aufgebrochen, um das Knochenmark auszuschlürfen. Sie verwendeten Klingen wieder. Brach zum Beispiel an einer Stelle ein Zinken, drehte man die Klinge um und nutzte die andere Seite. Neben all diesen Hinweisen auf ein funktionales Leben fand man aber auch einen Stab aus Rentiergeweih mit eingeschnitzten, schnörkeligen Verzierungen. An einem Ende kann man ein kleines, bärtiges Gesicht erkennen. Er lässt da ahnen, dass die Menschen der Hamburger Kultur auch einen Sinn für Schönheit hatten. Vermutlich auch ihre eigenen Mythen und Vorstellungen von Göttern und Welten jenseits der unsrigen. Denn der Stab ähnelt Gegenständen, die in anderen Kulturen in schamanistischen Zeremonien verwendet wurden. Dann verschwand die Hamburger Kultur, weil sich das Klima änderte. Um 12.700 vor heute befanden wir uns am Ende der letzten Eiszeit. Die mächtigen Gletscher über Nordeuropa waren abgeschmolzen. Das im Eis und Permafrost gebundene CO2 wurde freigesetzt, was die Erwärmung verstärkte. Den Rentieren wurde es zu warm, sie verlagerten ihre Wanderroute weiter nach Norden. Die Menschen der Hamburger Kultur folgten ihnen. Bald bedeckte Wald die Landschaft um Ahrensburg. Aber keine 1000 Jahre später kühlte es sich erneut ab, und zwar sehr plötzlich. Vermutlich dauerte es nur 50 bis 80 Jahre, bis aus einer Landschaft, die der unseren ähnelte, wieder eine eisige Steppe wurde und im Ahrensburger Tunneltal wieder Jäger und Jägerinnen den Rentieren auflauerten. Man spricht von der Ahrensburger Kultur. Auch sie kamen im Frühherbst zum Jagen. Sie hatten als Proviant Trockenfleisch von Schwänen, Gänsen und Pferden dabei, die sie an anderen Orten erlegt hatten. Rust fand 255 solche Knochenreste. Und er holte unglaublich viele Rentierteile aus dem Boden. 7.083 Fragmente von Knochen, 5.426 von Gewein und 15 fast vollständige Skelette. Von insgesamt etwa 650 getöteten Rentieren. Das ist eine sehr hohe Zahl. Man glaubt deshalb, dass die Menschen der Ahrensburger Kultur, anders als die der Hamburger Kultur, nicht auf die Pirsch gegangen sind. Sie veranstalteten Treibjagden, bei denen sie bis zu 70 Tiere auf einmal erlegten. Auf die Rentiere schossen sie von vorne und von oben. Das hat eine Wissenschaftlerin anhand der Menge, der Position und der Winkel der Einschussstellen in den Knochenteilen festgestellt. Retteten sich die verletzten Rentiere ins Wasser, folgten die Jäger und Jägerinnen ihnen. Sie benutzten Harpunen, vermutlich nicht um zu fischen, sondern um auf eben diese schwimmenden Rentiere zu schießen. Vielleicht konnten die Ahrensburger auf diese verschwenderische Art jagen, weil sie diese Pfeile nutzen, die besonders holzsparend waren. Holz war zu jener Zeit noch Mangelware. Schossen sie mit ihren zusammengesteckten Pfeilen auf ein Tier, blieb nur die Spitze im Tier stecken. Die Sehne, die beide Teile zusammenhielt, löste sich und das hintere Pfeilende mit den Federn fiel ab. Um den Pfeil wieder verwenden zu können, musste man nur die kurze Pfeilspitze ersetzen. Weil sie viel mehr Tiere schossen, als sie verarbeiten konnten, beschwerten sie einige der Kadaver mit Steinen und versenkten sie als Nahrungsreserve im See. Überhaupt schien den Menschen der Ahrensburger Kultur das Fleisch der Tiere nicht sonderlich wichtig zu sein. Sie verarbeiteten ihre Beute eher schlampig und konzentrierten sich dabei vermutlich vor allem auf die Sehnen und das Fell. Wofür sie Letzteres nutzten, ob sie sich daraus Kleidung nähten oder Zelte bauten, weiß man nicht. Auch von der Ahrensburger Kultur hat man keine Zeltlager gefunden. Viele Jahre kamen die Menschen der Ahrensburger Kultur in das Tunneltal. Man schätzt, dass die letzten von ihnen um 9.600 vor heute das Tal verlassen haben. So alt sind die jüngsten Funde. In dieser Zeit wurde das Klima in Norddeutschland wärmer und feuchter. Es breiteten sich Wiesen und Büsche aus. Die Landschaft wurde zu jener, wie wir sie heute kennen.